Bitişen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Enes Ertürk. Ich bin der für Sie zuständige Arzt in dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen heute ein Anamnesegespräch durchführen. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten aufschreiben. Ist es Ordnung für Sie? Ja. Super. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria Lindemann. Maria Lindemann. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname Maria Maria Ja. Lindemann Lindemann Lindemann. Okay. Frau Lindemann. Wie alt sind Sie? 58. 58. Wann sind Sie genau geboren? Am 16. August 1964. Ja, und 60. 16. August? Wie bitte? Ja, 16. August 1964, ja. 64, okay. Wie groß und wie viel oder wie, ja, wie groß sind Sie? 1,68 m. 68. Und wie groß, wie viel, wie schwer sind Sie? 64 Kilo. 64 Kilo. Alles klar. Frau Lindemann, was führt Sie zu uns? Was kann Ja, ich für Sie tun? seit circa 2 Tagen fühle ich mich nicht wohl. 2 Tage. Ich habe keinen Appetit. Mir ist übel. Ich habe zweimal erbrochen. Ja, und dann habe ich Schmerzen im Bauch. Ja. Okay. Seit 2 Tagen fühlen Sie sich nicht wohl. Sie haben zweimal erbrochen. Ja. Okay. Haben Sie Bauchschmerzen? Ja, ich habe Bauchschmerzen. Können Sie den Ort der Schmerz genau beschreiben? Ja, das ist mehr so oben im Bauch. Oben, Oberbauch. Sie Ja. leiden unter Oberbauchschmerzen. Mehr im Oberbauch und so in der Mitte und auch ein bisschen mehr rechts. Okay. Rechts. Bauchschmerzen. Okay. Wie sind die Beschwerden aufgetreten? Wie haben die Schmerzen begonnen? Zum Beispiel plötzlich oder langsam? Ja, eher langsam. Langsam. Okay, Frau Lindemann. Okay, könnten Sie bitte die Schmerzen beschreiben? Sind sie zum Beispiel dumpf, stechend, brennend oder ziehend? Also sie sind, denke ich, mehr so dumpf. Und aber sie wechseln. Also mal sind sie stark und dann gehen sie wieder etwas zurück und dann kommen sie wieder. So, so Achso. wie eine Welle. Okay, sind die Schmerzen vorübergehend? Ja, also sie sind mal sind sie mittelstark und dann sind sie wieder ganz stark. Und dann werden sie wieder eben mittelstark. Also es wechselt. Okay. Sind die Schmerzen wellenförmig, ja? Ja. Okay. Und kommen die Schmerzen als Attacken oder sind die Schmerzen immer da? Also eigentlich sind sie immer da, aber dann werden sie stärker und dann werden sie Ja, wieder ein bisschen verstehe. schwächer. Aber sie sind immer da. Immer da. Okay. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 bedeutet sehr leicht, 10 bedeutet sehr starke Schmerz. Ja, ich würde sagen, zwischen 5 bis 7. 5 bis 7. Okay. Sie haben gesagt, dass Ihnen übel ist. Ja. Ich würde Sie fragen, wenn Ihnen übel war, mussten Sie sich übergeben? Ja, ich habe zweimal bisher. Zweimal. Ja. Okay. Und wie haben Sie oder ja, okay. Vielen Dank. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, sie sind meist im Oberbauch. Manchmal habe ich den Eindruck, es zieht auch so ein bisschen in die rechte Schulter. In die rechte Schulter. In die rechte Schulter. Aber nicht so viel. Am meisten sind im Bauch. Okay, das verstehe ich. Alles klar. Und okay. Okay, gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, zum Beispiel Essen, Trinken und so weiter? Ich habe kaum was gegessen und kaum was getrunken in letzten Stunden. Getrunken etwas, aber gegessen, ich habe keinen Appetit. Okay. Wenn Sie etwas essen, haben die Beschwerden zugenommen? Kann ich nicht sagen, weil ich fast nichts gegessen habe. Okay. Wenn Sie etwas essen, haben Sie Bauchschmerzen? Oder treten die Bauchschmerzen auf? Ja, aber ich habe ja nichts gegessen. Jetzt, seitdem ich das habe, ich habe ein bisschen was getrunken. Ich habe ein bisschen Tee getrunken und ein bisschen Mineralwasser, aber auch sehr wenig, weil ich befürchte, dass es dann schlimmer wird. Okay. Und dann gibt es noch etwas, das die Schmerzen lindert oder verschlimmert, außer Essen? Wenn ich ganz ruhig auf dem Rücken liege und die Knie, die Beine etwas anziehe, dann ist es eine gewisse Erleichterung. Aber bewegen und so kann ich mich nicht gut. Ich liege lieber auf dem Sofa. Okay. Und dann habe ich richtig verstanden, wenn Sie Ihre Körperhaltung verändern, verschlimmert der Schmerz sich, oder? Ja, also wenn ich jetzt gehen würde, rumlaufen würde oder so, dann wäre es vielleicht etwas schlechter, aber ich fühle mich auch zu schlapp. Ich würde lieber liegen. Okay. Auch. Okay. Alles klar. Und Frau Lindemann, fühlen Sie sich fiebrig? Ja, ich habe ein bisschen Schüttelfrost seit einigen Stunden jetzt und habe vorhin Temperaturfieber gemessen im Mund. Das war 38,5. 38,5. Okay. Haben Sie gegen Fieber etwas eingenommen? Habe ich nicht. Okay. Sie leiden unter Stuhlfrost und schwitzen Sie tagsüber oder nachtsüber oder leiden Sie unter Nachtschweiß? Normalerweise nicht. Ich habe aber die letzte Nacht sehr schlecht geschlafen, Schmerzen. Und ja, aber normal habe ich keine Nachtschweiß. Aber letzte Nacht haben Sie schlecht geschlafen und dann. Ja, schlecht geschlafen, aber nicht mehr geschwitzt. Geschwitzt habe Okay. Wegen Schmerzen haben Sie nicht gut geschlafen, oder? ich nicht. Ja, wegen der Schmerzen, ja. Okay. Okay. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen oder abgenommen? Nein, ich habe mein Gewicht immer gehalten in den letzten Jahren. Okay. Treten beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen Schwierigkeiten auf? Also ich habe normalerweise habe ich nur regelmäßigen Stuhlgang, aber jetzt, seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich relativ wenig Stuhlgang und der ist ganz weiß, ganz hell. Das hell. Hellfarbig, ja? Ja. Ach so. Haben Sie Verstopfung? Oder die Jetzt Durch. seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich keinen Stuhl, kaum Stuhlgang, Kaum wenig Stuhlgang. Stuhlgang gehabt. Aber ich habe natürlich auch wenig gegessen. Normalerweise habe ich regelmäßig Stuhlgang. Normalerweise. Okay. Die Farbe des Stuhlgangs, des Stuhls, hat sich verändert. Ja, Sie haben gesagt, Hell, ziemlich hell. ziemlich hell. Fühlen Sie sich in der letzten Zeit müde, als ungewöhnliches oder Nein, mehr müde? normalerweise nicht. Bis vor 2 Tagen, als das anfing. Seitdem fühle ich mich schlapp und müde Schlapp. und ja, aber vorher habe ich mich gut gefühlt. Okay. Okay. Okay, Frau Lindemann, fällt Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas ein, das wichtig sein könnte? Oder Nö. haben Sie noch andere Beschwerden? Ich habe noch andere Krankheiten, aber nicht andere akute Beschwerden. Diese akuten Beschwerden habe ich geschildert mit den Bauchschmerzen, mit dem Fieber und Alles. Brechen. Hm. Okay, ich komme gleich. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich war bei der Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt vor einem halben Jahr, der sagte, die Impfungen sind alle aktuell. Gut. Das freut mich. Okay, Frau Lindemann. Lindemann, okay. Haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? In die letzte Nacht haben Sie. Normalerweise nicht, aber bis, die letzte Nacht war schlecht. Aber sonst kann ich gut schlafen. Gut, super. Okay. Haben Sie alle, sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Allergien nicht, aber ich habe eine Milchzuckerunverträglichkeit. Milchzucker. Okay. Womit äußert sich die Unverträglichkeit? Ja, ich habe dann wahrscheinlich, wenn ich zu viel milchzuckerhaltige Sachen esse, habe ich Blähungen, mitunter Bauchschmerzen, auch mal etwas Durchfall. Aber das habe ich ganz gut im Griff, indem ich eine gewisse Diät einhalte und manchmal Ja, auch super. Laktasetabletten nehme. Ja, das klingt sehr gut. Und ich würde Sie jetzt fragen, ob Sie in der letzten Zeit Mischprodukt gegessen oder getrunken? Nicht mehr als sonst, also keine besondere große Okay. Menge. Okay. Okay, alles klar. Okay. Frau Lindemann, rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Super. Nicht rauchen. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber nicht regelmäßig. Vielleicht einmal in der Woche am Wochenende, ein Glas Wein. Einmal pro Woche ein Glas Wein. Am Wochenende. Okay. Und darf ich Sie fragen, ob Sie Kontakt mit Drogen haben? Nein, habe Okay. ich nicht. Okay. Jetzt würde ich Sie nach Ihrer Vorgeschichte fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes mellitus? Ich habe einen erhöhten Augendruck Augendruck. auch seit 5 Jahren. Da nehme ich regelmäßig Tropfen für ein, Augentropfen, aber ich war jetzt so aufgeregt, ich habe die Tropfen zu Hause vergessen. Ich vergesse den Namen immer wieder. Okay, alles klar. Ich kann ich Ihnen nachliefern. Dann habe ich noch einen erhöhten Blutdruck seit 10 Jahren. Ja, dann nehme ich Tabletten. Seit wann leiden Sie daran? 10 Jahre. 10 Jahre. Und seit wann leiden Sie an Augendruck, erhöhter Augendruck? 5 Jahre. 5 Jahre. Okay. Gibt es noch, sind bei Ihnen noch andere Vorerkrankungen bekannt? Nein, also erhöhter Augendruck, erhöhter Blutdruck Okay. und Lichtzucker. Lichtzucker ist Alles verträglich. klar. Frau Lindemann, würden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind Mandel, Mantel Rachenmandel. Entfernung? Ja. Und vor 5 Jahren wurde ich an der Schilddrüse operiert, weil die Schilddrüse zu groß war und auch Knoten hatte. Aha. Okay. War die Knoten gutartig oder bösartige? Die waren gutartig. Die wurden Gutartig. untersucht, war gutartig und seitdem muss ich auch ein Medikament nehmen. Okay. Würde die Schilddrüse total entfernen? Nein, es Oder ist ein kleiner teilweise? Rest. Ein kleiner Rest ist wohl stehen geblieben, hat der Arzt mir gesagt. Aber ich muss deswegen regelmäßig Tablette nehmen. Welche mit welche Medikament oder welches Medikament haben Sie Nehme nehmen Sie ich dagegen ein? L-Tyroxin. Und L-Tyroxin 75. 75. Eine Tablette morgens. Morgens. Und für den Blutdruck nehme ich auch Tabletten ein. Ja, genau. Ja. Welches Medikament haben Sie? Nehme ich Bisoprolol 5. Bisoprolol. Eine Tablette morgens und eine abends. Und dann nehme ich noch Ramipril 5. Eine Tablette morgens und eine halbe Tablette abends. Wie viel Milligramm nehmen Sie Bisoprolol? Fünf. Fünf. Bisoprolol steht 5 dahinter. Morgens, abends, 5 Milligramm morgens und morgens eins und abends Hälfte. Eine halbe, ja. Eineinhalb. Okay. Okay. Super. Und nun möchte ich Sie nach Ihrer Familienvorgeschichte fragen. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Mein Vater ist 88 Jahre alt. Der hat ein sehr schwaches Herz. Ach so. Chronisch Woran leidet er? an einem schwachen Herz. Schwachen Herz. Und er hat auch noch einen Alterszucker. Und die Mutter, sie hat ziemlich brüchige Knochen, hatte schon häufiger Knochenbrüche und hatte. Die ist 86 Jahre alt und als sie 60 Jahre alt war, da hatte sie eine Gallenoperation wegen Gallensteinen. Und ja. Keine Operation durchgeführt. Okay. Gab es Fälle von Krebs in der Familie? Nein. Gut. Nicht bekannt. Okay. Nehmen Sie noch andere regelmäßig Medikamente ein? Ja, wegen Milchzucker habe ich gesagt, nehme ich manchmal Laktasetabletten, aber nicht immer. Bei Bedarf. Ja. Okay. Okay, Frau Lindemann, was sind Sie vom Beruf? Ich bin von Beruf Briefträgerin. Brief? Briefträgerin bei der Post. Ich trage Briefe Aha, aus. okay, Briefträger. Okay. Arbeiten Sie im Moment? Ja, normalerweise arbeite ich, aber jetzt seit 2 Tagen nicht mehr. Seit 2 Tagen geht es mir nicht gut. Da kann ich nicht arbeiten. Haben Sie krank gemeldet? Ja, ich habe gestern den Hausarzt angerufen. Der hat gesagt, wenn es mir nicht besser geht, solle ich heute in seine Praxis kommen. Aber es geht mir jetzt so schlecht, dass ich gleich in die Klinik gekommen bin. Okay. Alles klar. Okay. Und ich habe noch eine andere Frage. Haben Sie Probleme auf Ihrer Arbeit, die Sie belasten? Nein. Okay, gut. Es ist anstrengender Beruf. Bei Wind und Wetter muss ich rausgehen und die Briefe austragen. Ja, Aber das ist klar. es ist, ich finde das interessant, aber es ist nicht für mich jetzt kein Stress. Okay, gut. Sind Sie verheiratet? Ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Wir haben zwei Kinder, 30 und 33 Jahre alt, und die Kinder sind gesund. Super. Sie haben zwei Kinder. Zwei Kinder, ja. Zwei Kinder. Ich habe auch noch zwei Geschwister. Ach so, ja. Und sind Sie gesund? Ja, eine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich, die hat vor einem Jahr eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, weil sie hatte auch Gallensteine, die irgendwie den Gang verstopft haben, und deswegen hatte sie dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Andere? Ja, und der Bruder, der hat hohen Blutdruck. Okay. Ihre Schwester leidet unter Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das war vor einem Jahr, hatte Vor sie. einem Jahr. Hat gelitten. Musste dann operiert werden an der Gallenblase, wurde ihr die Gallenblase entfernt, weil da viele Steine drin waren. Okay. Okay, so. Okay, Frau Lindemann. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, das Sie mir sagen möchten? Ja, ich frage mich, was kann ich haben, dass es mir so schlecht geht? Ja, das verstehe ich. Nun würde ich Sie über die weiteren Schritte informieren. Erstmal, Sie sollten hier bleiben, bis wir die Diagnose bestätigen und alles andere ausschließen können. Und dann danach möchte ich Sie Ihnen körperliche untersuchen und dann Ihnen Blut abnehmen und Röntgen Aufnahme möchte ich auch und danach ich möchte Bauch ja Ultraschall in Ihrem Bauch Okay. durchführen. Je nach Befund kann ich Ihnen sagen, worunter Sie leiden und danach ja besprechen wir wieder. So können wir es machen. Ja. Gut. Danke Ihnen. Danke. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie Gelbsucht? Das habe ich vergessen zu fragen, sagen. Ich habe den Eindruck, dass ich so ein bisschen, meine Haut empfindlicher ist jetzt seit einigen Stunden, dass ich so ein bisschen, ja, ein bisschen wie Juckreiz. Ich muss mich häufiger kratzen. Aber Gelbsucht habe ich noch nicht gesehen. Wo sieht man die Gelbsucht? Im Argon. Im Auge? In Augen Lederhaut oder die Haut, Vielleicht die Farbe der Haut. kann das der Doktor bei der Untersuchung gleich sehen. Ja. Ja. Entschuldigung, wie ist die Urinfarbe? Der Urin ist eher dunkel. So. Aha. Haben noch andere Fragen, Kollegen? Ich habe auch eine Frage. Bitte. Hatten Sie diese Beschwerde früher oder ist diese Beschwerde erste Episode? Das ist ganz neu, sowas habe ich noch nie gehabt. Danke. Können wir als das Gespräch anfangen? Enes? Ja, okay. Bitte. Bitteschön. Guten Tag, mein Oberarzt. Mein Name ist Enes und wenn Sie Zeit hätten, würde ich einen neuen Patienten vorstellen. Habe ich, ja. Okay. Es geht um Maria Lindemann, die 58 Jahre alt, 1,68 Meter groß, 64 Kilo schwer sei. Sie hat sich bei uns wegen seit 2 Tagen bestehende und progredierende Oberbauchschmerzen vorgestellt und die Schmerzen seien wellenförmige und strahlten in der rechten Schulter aus. Die Schmerzen seien wellenförmige und dumpf und strahlten in die rechte Schulter aus. Außerdem sei sie außerdem leiden sie unter Emesis und Nausea. Ja. Sie habe zweimal erbrochen. Wie sah das Erbrochene aus? Aha, das habe ich nicht gefragt. Okay, das Erbrochene war gelb schleimig. Gelbschleim. Okay. Und der Patienten zufolge liegt die Schmerzintensität auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 5 bis 7. 5 bis 7, okay. Und ferner die Patientin berichtete, dass sie unter Inappetenz leide und sie habe keine Lust mehr etwas zu essen, weil das Essen oder die Schmerzen verschlimmern sich beim Essen. Könnte sich. Die Patientin leidet unter Inappetenz. Unter Inappetenz. Und Und gibt es Veränderungen, Auffälligkeiten beim Stuhlgang und beim Wasserlassen? sie sagte, sie fügte hinzu, dass die Urin dunkel geworden Ja. sei und der Stuhlgang ziemlich hell geworden sei. Die Stuhlfarbe auffallend. Die Farbe des Stuhls ziemlich hell geworden sei. Also die Patientin stellte sich vor, wegen seit 2 Tagen bestehender abdomineller Beschwerden, liegend im Epigastrium mit Ausstrahlung in die rechte Schulter. Der Schmerz ist wellenförmig, VHS 5 bis 7. Gut. Und ja. Gibt es Auffälligkeiten in der Vorgeschichte? Ja, und außerdem leidet sie unter Stuhlfrost Ja. und Fieber. Sie habe selbst das Fieber 38,5 Celsius Grad gemessen. Es bestehen febrile Temperaturen bis 38,5. Oral gemessen. Oral gemessen, ja. Okay. An Vorerkrankungen leidet sie unter Glaukom Unter ja, Glaukom. seit 5 Jahren Ja. und dagegen nehme sie ein Augentropfen. Ja, ein Augentropfenpräparat, das sie nicht benennen kann. Ja, die sich benennen kann, ja. Gibt es sonst Und Erkrankungen? auch, ja, sie leide auch an arterielle Hypertonie seit 10 Jahren und Okay. dagegen nehmen sie Bisoprolol 5 Milligramm morgens und abends und Ramipril 5 Milligramm morgens und abends einhalb. Okay. Sonstige Erkrankungen? Und auch sie haben Unverträglichkeiten gegen Milchzucker und Laktose. Also eine Ja, Laktoseunverträglichkeit. eine Laktoseunverträglichkeit und die Unverträglichkeit äußere sich mit Durchfall, die Dauer und Abdominalgie. Ja, oder Meteorismus und Meteorismus. okay. Ja. Gibt es Voroperationen? Ja, und als Kind, ich habe nicht, okay, egal. Bei der Patientin würde bei der Patientin sein partiell Thyroidektomie vor 5 Jahren und ja, vor 5 Jahren durchgeführt worden. Ja, wegen Stromanodosa. Wegen gutartige Stromanodosa. Vor 5 Jahren erfolgte eine partielle Thyroidektomie Durchgeführt in worden. Stromanodosa. Nimmt die Patientin dies? Deswegen nehme die Patientin Ötroxin 25 Milligramm morgens. 75, ja. 75, ach so, okay. Gibt es noch weitere Operationen bei der Patientin? Ach so, ja, als sie Kind war, In der würde sie Kindheit, in der Kindheit. in der Kindheit wurde sie Tonsillektomie operiert. Ja, wurde sie tonsillektomiert. Ja? In der Kindheit erfolgte eine Tonsillektomie. Gibt es Auffälligkeiten in der Ja, Familienvorgeschichte? in der Familienvorgeschichte, in der Familienanamnese fanden sich bei an Herzinsuffizienz oder schwäche Herz. Bei wem Herzinsuffizienz? Ja, ein Herzinsuffizienz und altes Zucker bei dem Vater. Bei dem Vater. Lebt der Vater noch? Die Eltern leben noch beide. Okay. Und an brüchige Knochen, ich weiß nicht, ein paar Begriffe. Mutter leidet an frakturierender Osteoporose. Ja, frakturierend, Fraktur, Ja, frakturierende Osteoporose. okay, die Mutter leidet an frakturierende Osteoporose Ja. und die Mutter wurde cholezystektomiert. Ja, die Mutter wurde cholezystomiert Wegen Gallenstein. wegen Cholelithiasis. Wegen Cholelithiasis, ja. Okay. Und die Schwester Ja. vor einem Jahr, die Schwester habe vor einem Jahr an Pankreatitis gelitten. Ja. Und Und die Ursache der Pankreatitis? Ursache Cholelithiasis, Ja. wegen Cholelithiasis. Und deswegen wurde sie cholezystektomiert. Okay, also es besteht eine gewisse familiäre Konstellation bezüglich Cholelithiasis, sowohl bei der Schwester als auch bei der Mutter. Genau. Okay. Und der Bruder leidet an arterielle Hypertonie. Okay. Was Leider. ist Ihre Verdachtsdiagnose? Die anamnestischen Angaben deuten auf akut Cholelithiasis hin. Cholelithiasis, ja. Cholelithiasis hin. Alternativ kommen Ulkusventrikuli, akut Pankreatitis, Und Cholodokolithiasis ja, in Frage. Ulcus duodeni, Pankreatitis. Okay. Also bei der Konstellation, wie die Patientin berichtet, der Stuhl sei auffallend hell, der Urin eher dunkel. Dunkel geworden. Muss man eventuell an eine Choledocholithiasis denken? Ja, genau, dafür, ja. Und vielleicht sogar dann auch mit einer Begleitpankreatitis, die sich entwickeln kann. Genau. Gut. Familienvorgeschichte ist auch positiv. Die Patientin muss nüchtern bleiben, Genau. Wie, zu sich nehmen, weder trinken noch ja, essen. in dieser Zeit müssen wir die Flüssigkeit verabreichen. Ja. Die Flüssigkeitszufuhr verabreichen. Und Okay. danach, ja, und danach möchte ich, ja, erstmal, ich werde die Patienten stationär aufnehmen Ja. und dann ihnen Blut abnehmen und Bauch Ultrasonographie Eine Oberbauchsonographie kann ich. Oberbauchsonographie durchführen. Gut. Und Gut. aber auch ich möchte auch EKG verschreiben, damit ich akut Angina pectoris ausschließen kann. Sollte man immer im Rahmen der Aufnahmediagnostik machen, ganz klar. Ja. Gut. Oh, ja. Okay. Ja, jetzt gut. Was mir aufgefallen ist bei der Anamneseerhebung, da sollten Sie ein bisschen drauf achten. Dann gehen Sie manchmal mit Ihrem Kugelschreiber in den Mund, ins Gesicht oder schauen dann oft zur Seite. Versuchen Sie, Blickkontakt zu halten. Also zu Ja, mir jetzt zur habe Kamera als Patientin, ne? ich. Versuchen nicht zu sehr oder die Hand nicht vor den Mund zu nehmen, wie jetzt. Das möglichst nicht machen. Sie ließen sich so ein bisschen von der systematischen Anamnese ablenken, als ich gesagt habe, ja, ich habe erhöhten Augendruck, okay, ich habe erhöhten Blutdruck. Da sollten Sie sofort nachfragen, nehmen Sie Medikamente dagegen, sonst vergessen Sie das. Ich habe Ihnen eine Brücke gebaut und gesagt, ich nehme auch noch andere Medikamente. Also bei hohem Blutdruck sagen, wie lange, seit wann haben Sie den und nehmen Sie dagegen Medikamente ein. Würde ich sofort immer machen, weil sonst wird das vergessen. Ja. Ja, von der Systematik. Das finde ich wichtig. Gut, dann, dass Sie die Operationen abfragen. Bei der Anfangsdiagnostik haben Sie gesagt, ja, ich habe gesagt, ich habe zweimal erbrochen. Fragen Sie sofort nach, wie sah das Erbrochene aus? Ja. Das haben Sie nicht gefragt, weil das kann ja auch blutig sein oder schwarz oder so. Und dann wird es ja schon so ein bisschen, denkt man, ja, was ist da? Vielleicht ist eine Blutung oder was auch immer. Also sofort nachfragen, erbrechen. Können Sie das Erbrochene beschreiben? Ne? Dass die Patientin dann beschreibt, das war gelb oder es war schwarz oder es war, wer weiß wie. Ja, klar. Dass Sie da sofort sagen, ja, mit dem Stuhlgang auch sagen, ist der Stuhlgang auffällig verfärbt oder hat der Stuhlgang eine normale Farbe? Das würde ich immer so als Nachfrage machen. Das ist hilfreich. Ansonsten denke ich, haben Sie dann versucht, auch medizinische Fachbegriffe reinzubringen. Denken Sie dran, dass Sie nicht sagen, Bauchschmerzen gegenüber dem Oberarzt, sondern sollten Sie sagen, abdominelle Beschwerden im Oberbauch, überwiegend im Epigastrium und rechter Oberbauch mit Ausstrahlung auch in die rechte Schulter. Dann ist das umrissen, Lokalisierung ist da und dann können Sie sagen, Schmerzintensität zwischen 5 und 7. Der Schmerz wird als wellenförmig beschrieben und eher dumpf vielleicht. So. Das kann man ja ruhig allgemein sagen. Aber wichtig ist dann nochmal, dass Sie drängen brüchige Knochen oder Osteoporose, frakturierende Osteoporose. Oder die Mutter leidet in der Vorgeschichte unter Frakturen, bedingt durch Osteoporose. Das ist ja die Schilderung der Patientin, ne? dass Sie das sagen. Chole doho oder Chole lithiasis, eventuell Chole doho lithiasis, und das war bei der Schwester eine Begleitpankreatitis. Und diese familiäre Auffälligkeit, dass sowohl die Schwester das mit 60 Jahren hatte, als auch die Mutter mit 60 Jahren. Die Schwester ist jetzt, sie, die Patientin ist 58. Da muss man schon mal dran denken, dass das vielleicht, und das haben wir ja sehr häufig, dass da eine Häufung an Gallensteinleiden da ist. Also versuchen Sie in aller Ruhe das System beizubehalten. Wenn erbrochen geschildert wird, fragen, wie sieht das Erbrochene aus? Wenn jemand sagt, hoher Blutdruck, zu fragen, seit wann und nehmen Sie etwas ein, dann haben Sie sofort das abgehandelt. Weil sonst vergessen Sie das, dann fragt der Oberarzt, ja, was für Medikamente nimmt denn die Patientin? Und dann müssen Sie leider sagen, das habe ich nicht gefragt. Das wäre nicht so gut. Na? Gut. Nochmal dran denken, nicht zu sehr dann die Hand ins Gesicht, so ein bisschen. Ich habe jetzt ganz viel gesagt zu Ihnen, aber das ist mir nur aufgefallen. Ja? Vielen Dank. Aber trainieren Sie weiter und ich hoffe, dass Sie auch bald Ihren Prüfungstermin bekommen. Gut. Ja.